Guten Tag, mein Name ist Bulur. Ich bin die Diensthabende der Ärztin auf der Station und würde gerne das Erstgespräch mit Ihnen führen. Ist das Ordnung für Sie? Ja, Frau Ja. Doktor. Zuerst werde ich ein paar Fragen zu Ihrer Person stellen. Dann können wir Ihre aktuellen Beschwerden übergehen. Dann, wie heißen Sie? Ja, mein Name ist Ella Kratz. Ella Kras. Frau Kras, Ja. könnten Sie Ihren Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Ella mit E doppel L A Kratz mit Kratz. A, S, Z. Kratz. T, Z. Okay. Krast. Ja. Kratz, okay. Danke schön. Wie alt sind Sie, Frau Kratz? Ja, ich bin 39, Frau Doktor. 39, okay. Wann sind Sie genau geboren? Ja, 1986, 5.8.1986. 5., 8. Ja. Okay, fünfte, achte. Okay, danke schön. Und wissen Sie, wie groß Sie sind? Ich bin 1,71 Meter. 71. Und wie viel wiegen Sie? Ich bin 61 Kilo. 61. Okay. Wie heißt Ihr Hausarzt oder Ihre Hausärztin? Herr Föller. Herr Föller, mit Doppel L-E-R. Ja, Herr mit Föller. Doppel-L-E-A, ja. Okay, E-R. und wie sind Sie Versicherung? Wie sind Sie versichert? Ja, AOK, mein Versicherung ist Oh. AOK. Okay, danke schön für diese Informationen, Frau Krast. Und was führt Sie heute zu uns? Ja, Frau Doktor, ehrlich zu sagen, habe ich sehr starke Kopfschmerzen. Kopfschmerzen. Ja, das kann ich nicht ertragen. Das ist sehr schlimm. Okay, haben Sie jetzt Kopfschmerzen auch? Ja, habe ich jetzt auch. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, besonders seit 2 Tagen habe ich Kopfschmerzen und Wo genau ist? manchmal es kommt und wieder geht. Aber heute Morgen auch beginnt und ich muss sofort Notaufnahme besuchen. Okay, früher es war wellenförmig, aber jetzt es dauert. Ja, seit 2 Tagen habe ich alle Attacke oder Anfall dauert eine Stunde oder 2 Stunden. Seit 2 Tagen habe ich sehr stark Kopfschmerzenattacke, ich kann sagen. Okay, könnten Sie beschreiben, wo genau Ihre Schmerzen sind? Ja, das ist im linken Seite, kann ich sagen. Auch Gesicht fühle ich auch Schmerzen. Alle Gesicht. Manchmal fühle ich Hinterkopf, vorne Kopf so. Ich fühle sehr stark, linken Seite, ich kann sagen. Okay, strahlen Schmerzen irgendwelche Körperteile aus, zum Ja, Beispiel. ich manchmal fühle in den Hinterkopf, strahlt Hinterkopf, Aha. linke Auge auch fühle ich Schmerzen. Und besonders vorne, linksseitige und vorne, aber Augen fühle ich auch Okay, Schmerz. wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichte, 10 sehr starke Schmerzen entspricht? Ja, das jetzt kann ich sagen, 7 oder 8, das ist schlimm. Okay, könnten Sie das Gespräch bis zum Ende erhalten oder brauchen Sie jetzt ein Schmerzmittel? Ja, wie viele Minuten dauert das Ja, Gespräch, Frau Doktor? es dauert circa 20 Minuten oder 15 Minuten. Ja, ich kann warten, Frau Doktor, ich kann warten jetzt, ja. Okay, ich werde Ihnen ein Schmerzmittel, wenn wir das Gespräch fertig. Okay? Okay. Haben Sie ehliche Beschwerden früher gehabt oder das? Ja, hatte ich dreimal gehabt. Letzte 3 Jahren hatte ich dreimal Kopfschmerz Okay. Anfall hatte ich erlebt, aber diese Attack ist sehr schlimm. Okay, haben Sie einen Arzt, haben Sie Ihre Hausarzt oder andere Arzt für diese Schmerzen besucht? Ja, habe ich. Ja, ich regelmäßig besuche meinen Hausarzt aber seit vor 2 Tagen habe ich viel Schmerzmittel angenommen, aber hat es nicht geholfen. Okay, welche Schmerzmittel haben Ja, Sie habe angenommen? ich Ibuprofen genommen, Aspirin angenommen, Paracetamol angenommen, Triptan habe ich angenommen, aber ja sehr ja nicht Nicht sehr gut geholfen. geholfen, kann Okay, sagen. ich verstehe. Das klingt nicht sehr gut, aber ich werde Ihnen so schnell wie möglich helfen. Danke Bitte Frau. machen Sie keine Sorgen. Okay, gibt es einen bestimmten Auslöser, denken Sie, für Ihre Ja, Schmerzen? Frau Doktor, meine Arbeit ist sehr stressig. Habe ich mit meiner Kollegin gestritten in der Arbeit vor 3 Tagen, dann meine Drei. Kopfschmerzen plötzlich anfangen. Ja, nach dem Streit, ich kann sagen. Okay. Ja, okay, ich verstehe. Sie haben eine stressige Arbeit. Okay. Stressig Arbeit. Okay. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen mit Ihren Kopfschmerzen? Ja, ich hab Übelkeit und heute Morgen habe ich dreimal erbrochen. Dreimal erbrochen. Ja. Wie sah Ihre Erbrochen aus? Ja, das war Frühstückrest. Okay. Haben Sie Fieber? Nein, Oder Schüttelfrost? ich habe nicht gefühlt. Okay. Haben Sie Nachtschweiß? Nein, habe ich nicht. Aber ich konnte gestern Abend nicht schlafen. Vielleicht wegen Schmerzen hatte Okay. ich ja kein. Okay, ich verstehe. Und wie ist Ihr Appetit? Ja, seit gestern mein Appetit ist auch nicht gut. Heute Morgen ein bisschen habe ich gefrühstückt, aber habe ich alle zurückgegeben. Okay. Leiden Sie unter Müdigkeit oder Abgeschlagenheit? Ja, ich fühle mich müde, Frau Doktor. Seit 3 Tagen oder früher haben Ja, Sie? seit 3 Tagen, vielleicht wegen Schmerzen, aber ich fühle mich nicht Merke. gut. Okay. Haben Sie in letzter Zeit ungewöhnlich ab oder zu genommen? Nein, ich bin immer gleich 6 oder 66, Okay. 62. Ist Ihnen schwindelig? Nein, Nein. nein. Haben Sie Taubgefühl oder Kribbeln mit Ihrem Finger? Ja, während Schmerzenanfall, ich fühle eine komische Gefühl, besonders beide Hände und Füße fühle ich ein bisschen komische Gefühl. Ich kann nicht gut beschreiben, aber ich fühle mich nicht gut. Das ist wie Taubheitsgefühl. Okay, haben Sie Sehe Probleme? Ja, ich kann gut sehen, aber bevor Schmerzen hatte ich Lichtblitz gesehen. Das war wie Blitz. Okay, ja, ich verstehe. Könnten Sie, haben Sie eine Empfindlichkeit, einige Geruch Ja, oder einige Lebensmittel? während Schmerzenattacken habe ich gegen Licht und Geräuschempfindlichkeit. Ja, wissen Sie schon, Frau Doktor, wie ein Mann meinen Kopf bohren. Ja, das ist ein Schmerzen wie bohren. Das ist komisch, aber bohrende Schmerzen habe ich. Okay, bohrende Schmerzen. Ja, ich verstehe. Haben Sie Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang? Nein, alles in Ordnung. Beim Wasserlassen und Haben Sie Stuhlgang. Atemnot oder Husten? Nein, habe ich nicht. Okay. Haben Sie Herzrasen, Herzstolpern oder Herzklopfen? Nein, habe ich nicht. Okay, haben Sie irgendwelche chronische Erkrankungen? Ja, vor 2 Jahren hatte ich ein Blutgerinnungsstörungen und deswegen hatte ich ein Spritz genutzt und mit Spritz behandelt habe ich und zweimal hatte ich Kaiserschnitt. Ist Kaiserschnitt Operation oder? Das ist Entbindung. Kaiserschnitt. Okay, haben Sie nur zwei Kinder? Nein, ich habe 4 Kinder. Vier Kinder, aber Zwei natürlich Geburt, zwei Kaiserschnitt habe ich. okay. Okay. Und noch andere Vorerkrankungen haben Sie? Haben Sie noch andere Vor Nein, habe ich keine andere Erkrankung. Okay, aber jetzt nehmen Sie keine Spritz für Ihre Blutgerinnungsstörung. Nein, das war vor 2 Jahren und Okay. ich habe 3 Monaten Spritz genutzt und jetzt nehme ich nicht. Okay. Nein, Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein, bis auf Ibuprofen oder Aspirin oder Paracetamol. nehme nicht. Okay. Würden Sie schon einmal operiert? Ja, Ja, bis Frau auf Doktor. Kaiserschnitt. Ja. Ja, nur Kaiserschnitt Nur hatte ich 2 Mal. Kaiserschnitt. Okay. Waren diese Operationen komplikationlos? Ja, ich hatte kein Problem. Okay, wann war diese Operation? Ja, Evet. mein letzte 2 Kinder, das war, eins ist vor 3 Jahren, eins ist vor 7 Jahren. Vor 3 und vor 7 Jahren. Ja. Okay. Ja, sehr gut. Und gibt es in Ihrer Familie chronische Erkrankungen, zum Beispiel Zuckerkrankheit oder Bluthochdruck? Ja, leider mein Vater ist an Demenz gestorben vor 5 Jahren und meine Mutter ist an Hirntumor gestorben vor 3 Jahren. Es tut Ich mir sehr. habe Angst, Frau Doktor. Meine Mutter ist an Hirntumor gestorben. Und kann ich einen Hirntumor haben oder habe ich sehr schlecht Kopfschmerzen? Ja, ich verstehe ganz genau. Sie wissen, was haben Sie? was sie haben aber ihre Beschwerden können viele Ursachen haben. Zuerst müssen wir ein paar Untersuchungen durchführen. Aber ich habe genauso Diagnose bis zum Ende unsere Gespräch und alle Ergebnisse, wenn alle Ergebnisse erhalte, ich kläre sie alle wichtige Informationen. Ich gebe sie alle wichtige Informationen. Okay, Frau Doktor. Okay, rauchen Sie, Frau Kratz? Nein, ich rauche nicht, Frau Doktor. Okay, sehr gut. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke ab und zu. Am Wochenende besonders trinke ich gerne Bier und Wein mit meinen Freunden und Freundinnen. Ein Bier oder einmal? Ein Glas Wein. Ja, manchmal ein Glas, manchmal zwei Glas, Okay. manchmal eine Flasche Bier. Okay. Hatten Sie jemals Kontakt mit Drogen? Das ist eine routinemäßige Frage. Nein, nein, ich habe niemals. Okay. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich laufe gerne, dreimal pro Woche laufe ich. Ja, sehr gut. Haben Sie in letzter Zeit im Ausland gewesen? Ja, vor 6 Monaten war ich in Mallorca Mallorca. wegen Urlaub. Mallorca in Spanien. 6 Monate. Vor 6 Monaten. Ja, vor 6 Monaten. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich bin vollständig geimpft. Haben Sie Allergie? Haben Sie gegen allergisch etwas? Ich habe keine Allergie, Frau Doktor. Nein. Okay. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Maklerin. Maklerin. Maklerin, ja. Maklerin. Könnten Sie ein bisschen erklären, Ja, was Maklerin? Wohnung miete. Ich arbeite Wohnung zu mieten und Wohnung zu kaufen. Ich helfe Menschen, Wohnung zu kaufen oder mieten. Maklerin. Ja, okay. Und sie sind verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Geschieden. Es tut mir Entschuldigung. Geschieden und sie haben 4 Kinder. Ja, Frau Doktor, es ist sehr schwer, vier Kinder zu kümmern, allein und zu Allein. kümmern. Das ist sehr schwer. Ich bin immer unter Druck in Arbeit. Ich bin unter Druck zu Hause. Vier Kinder zu kümmern, es ist sehr schwer. Eines im Kindergarten, drei in Schule. Es ist sehr schwer, Frau Doktor. Ja, ich verstehe Sie. Das ist eine schwierige Situation. Und sind Ihre Kinder gesund? Gott sei Dank, Sie sind gesund. Okay, Frau Kratz, okay, Frau Kratz, ich habe keine weiteren Fragen. Möchten Sie etwas hinzufügen oder haben Sie Fragen an mich? Ja, Frau Doktor, was vermuten Sie? Was kann ich haben? Ich habe große Angst. Meine Mutter ist wegen Hirntumor gestorben und ich dachte, dass ich Gehirntumor habe. Ja, ich verstehe, dass es schwer ist. Ich kann Ihre Situation verstanden. Aber machen Sie sich bitte Sorgen. Momentan gibt es keinen Grund für Angst. Das ist so früh, etwas zu sagen. Jetzt zuerst werde ich Sie körperlich untersuchen und dann Blut abnehmen und ein Röntgenaufnahme veranlassen. Und ich werde ihre Ich werde Ihre Beschwerden mit meinem Oberarzt besprechen. Dann komme ich zurück und alle Ergebnisse erkläre Sie. Okay, Frau Doktor, ich bedanke mich. Okay. Okay. Herr Oberarzt, ich möchte Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, bitte. Ja, die Patienten, die eine neue Patientin. Die Patientin Elle Christ, die Patientin heißt Elle Christ, ist 39 Jahre alt, 1,71 Meter groß und 81 Kilogramm schwer. Frau Kras stellte sich heute bei uns stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen stellte sich bei uns wegen seit 2 Tagen bestehende bohrende bestehende bestehender bohrender stärker Sefalgi vor. Sie beschreibt ihre Schmerzen besonders am linken Seite sei. Ja, linken Seite. Und ihre Schmerzen strahle Hinterkopf, alle Gesicht. Und linke Augen. Ihre Schmerzen liege bei 7 von 10 auf einer Schmerzskala. Sie haben Übelkeit und sie haben Nausea und dreimaliges Emesis. Sie habe Nausea und dreimaliges Emesis. Sie habe zu Hause Ibuprofen, Acetylsalicylsäure, Paracetamol in Triptan eingenommen, ohne deutliche Wirkung. Sie gebe an, sie habe ähnliche Beschwerden seit 2 Jahren habe. In der Familie, in der vegetative Anamnese ist unauffällig bis auf schmerzbedingte Insomnie und Inappetenz. Aber außerdem sie habe Fatigue. Ja, sie habe Fatigue und sie klagte über Licht- und Geruchempfindlichkeit. Und während Attacke fühle sie sich eine komische Gefühl mit beiden Händen und Fuß. Okay. Und sie hat, şöyle söyleyeyim, sie hatte vor 2 Jahren eine Blutgerinnungsstörung und sie hat ein Gerinnungshemmer benutzt. aber sie hat aber jetzt sie nehme keine Medikamente ein. Vor 3 Jahren bei der Patientin vor 3 Jahren und vor 7 Jahren bei der Patientin wurde zweimal Kaiserschnitt durchgeführt. Sie ist nicht Raucherin und sie trinke ab und zu sie trinke gelegentlich besonders am Wochenende ein Flasch Bier oder ein und zwei Glas Wein. Drogenkonsum wurde verneint. Sie treibe zweimal Probe laufe. Nein. Ja, oder sie laufe zweimal Probe. Sie haben keine Allergien oder Unverträglichkeit. Sie arbeitet als Maklerin. Sie ist geschieden und habe 4 gesunden Kinder. 4 gesunde Kinder. Gesunde Kinder. In der Familienanamnese ihr Vater sei an Demenz vor 2 Jahren gestorben und ihre Mutter sei an Gehirntumor gestorben. Okay. Und und die anamnestischen Angaben deuten am ehesten eine Migräne hin. Zur Abklärung der Beschwerden sollten die folgenden Maßnahmen durchgeführt werden: körperliche Untersuchung und Laboruntersuchung, wie großes Blutbild und Entzündungsparameter. Für weitere Untersuchung würde ich eine Röntgenaufnahme mit Kopf veranlassen und gegebenenfalls ein MRT kann planen, ein MRT kann planen und ja, sollte sich die Verdachtsdiagnose bestätigen, schlage ich folgenden Therapie vor. Schmerzmittel. Ja, ich würde ein neurologisches Konsil veranlassen oder vorbereiten und einige Schmerzmittel, aber ich weiß nicht. Geben. Als Differentialdiagnose kommen die ja, Gehirntumoren auch oder eine Blutung. Kann man das söylenir? Gehirnblutung? Gehirnblutung. Ja, Gehirn. Nein, Gehirnblutung. Das biraz. Schlaganfall. Schlaganfall. Aber Schlaganfall. Ja, Apoplex kommen in Betracht. Vallahi bu kadar şu an. Başka bir şey gelmiyor. Ay, güzel olmadı ya. Üf. Herr Kollegen, was erwarten Sie beim Röntgen des Schädels? Röntgen ne görebilirim? Blutung, kırık görürüm. Hiçbir şey görmem. Var Entzündung. mı Müştenz röntgende? Vallahi ne görürüm bilmiyorum. Sinüziti belki mi? Ama sinüzit ayrıca tanımda yoktu. Söyleseydim olurdu. Diesem Fall würden wir so erst CT des Schädels durchführen, um mögliche Hirnblutung oder Hirntumören auszuschließen. Ja, okay. CT ist besser. Okay, ich würde, zu weiteren Untersuchungen würde ich CT, Computertomographie veranlassen, um die Gerçek kompütür welche Computer? Kontrastsız tomografi. Würden Sie CT des Schädels durchführen? Ja. Ja. CT des Schades. Ja. Was erwarten Sie beim CT des Schädels? Ja, für meine Verdachtsdiagnose warte ich keine Befunden, aber ich empfehle diese Untersuchung, um die Gehirnblutung und Tumör auszuschließen. Okay. Wie können Sie Meningitis ausschließen? Meningitis im Laborparameter kann uns sehen, und die körperliche Untersuchung ist eine, und ich warte in körperliche Untersuchung Nacken empfindlich. Welche Zeichen prüfen Sie, um eine Meningitis auszuschließen? Kernig und Brüggeschi Zeichen. Kennen Sie? Ja, ich weiß. Körperliche und ja. Während der körperlichen Untersuchung warte ich ein. Bu boyun sertliği neydi ya? Kernig und Brüggeschi Zeichen. Nackenstaifigkeit Oder Meningismus. Okay. Wenn die Patientin eine Nackensteifigkeit habe, was erwarten Sie bei der Lumbalpunktion? In der Lumbalpunktion Ja. warte ich hohe Protein, hohe Eiweiß. Ja, hohe Eiweiß değil mi? Başka bir O şey yok. da O da. Glukoz, nedir ki nitrik glukoz? glukoz. Evet. Können Sie so uns CT des Schädels aufklären? CT, das ist eine Untersuchung. CT ist Abkürzung Computertomographie. Und das ist eine schmerzlos Untersuchung. Aber in diese Untersuchung nehme oder bekomme Patienten Strahlung. Und CT, Computertomographie zeigt uns die Knochen Struktur und einige Blutung sehen. Nein, nein. Okay. CT ist eine Abkürzung, Computertomographie ist eine Schmerzfreie Untersuchung. Mit Hilfe Computertomographie werden viele Schnittbilder ihres Körpers angefertigt. Nein. Meines Körpers? Ihres Körpers. Meines Körpers? Nein, die Patientenskörpers. okay. Ay. Başka da bir şey yok yani. Braucht der Patient nüchtern zu sein? Nein. Für Körper, für CT Tomografie brauchen wir nicht Nahrungskarenz. Gibt es alternative Methoden? CT des Schädels? MRT ist eine alternative Methode für CT. Wenn die Patienten wenn die Patienten will nicht mehr Strahlen nehmen, können wir MRT bevorzugen. Wenn Sie bei der Patientin Schlaganfall denken, welche MRT möchten Sie? Welche MRT? Ja. weiß nicht. Kaç tane MR var abi? Difüzyon gibi işte Difüzyon. manyetik rezonans tomografi. Ya, difüzyon MR. In diesem Fall würden Sie eine dijital subsaksiyon anjiyografi durchführen? Natürlich. In diesem Fall. Ja. Ja. Das ist nicht das ist nicht meine erste Diagnose Methode. Bitte. Ja. Wann möchten Sie digitale Subsaktion Angiografie? In welchem Distal Fall möchten Sie? ja, ich denke, eine Blutung kann ich bevorzugen. Aber in diesem Fall denke ich nicht, denke ich keine Blutung. Oder zum Beispiel in Gefäße Erkrankungen kann ich DSA denken. Aber ich Welche Gehirngefäßerkrankungen kennen Sie? zum Beispiel myokardial Herzgefäße, Nein, Gehirngefäßerkrankungen. Gehirngefäß SBO olabilir hasta. Schlaganfall. Ya Schlaganfall. Transitorische iskemik atakı, Ya transkümüş. Ama irin blutung, vegen anevrizma. ya. Bunların Almancasını çok iyi bilmiyorum açıkçası. Ya, okay. Her kolegin kendinize lumbar Ya, natürlich. Ich pozisyon. weiß. Kendinize uns lumbar pozisyonu aufklären. Lumbar punksiyon ist eine wie machen lumbar punksiyon um die Nerven fluss beurteilen. Nerven flüssigkeit beurteilen. Ne diyorlardı ona? Ha, onu da hatırlıyorum. Gehirn Rückenmark Flüssigkeit. Nerven Meinen Sie? flüssigkeit. Ja. Und der Patient sitzen. Oder der Patient sitzen. Und wie benutzen eine Nadel zwischen Vierte und fünfte. Wirbelsäule. Welche? Lendenwirbelsäule Ja, oder Lenden. Gaswirbelsäule? Nein, Lendenwirbelsäule. Dann wir sammeln einige Tropfen Nervenflüssigkeit, dann wie diese Flüssigkeit unter mikroskopische beurteilen. Ja. Wir suchen einige Entzündung und wir beurteilen einige Laborparameter, Glukos, Entzündung Parameter. Başka ne bakıyoruz? Eiweiß. Evet. Nein, Schmerzhafte Untersuchung. nicht Schmerz. Ja, nicht sehr Schmerz. Aber wir können eine lokale, östliche Betreuung online. Ein wenig schmerzhaft und unangenehm. Ja. Aber wir machen östliche. Nein. Wir haben keine örtliche Betäubung gemacht. Betäubung. Ja. Für Yapmıyoruz. Okay. Okay, vielen Dank, Herr Kollegen. Benim biraz daha işim var ya.